Der im Januar verstorbene Maler und Schriftsteller Wolfgang Altendorff hat in über 40 Jahren an die 70 Hörspiele verfasst, hauptsächlich Kriminalgeschichten. Der Mörder in dem Monohörspiel Todesvorhersage aus dem Jahr 1966 ist ziemlich aus der Art geschlagen. Anstatt seine Gräueltaten in aller Heimlichkeit zu begehen, wie seine Kollegen dies zu tun pflegen, kündigt er sie auch noch öffentlich an. Ist der Mann verrückt? Und nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Gäste, 15 Minuten Pause für die Schwerstarbeiter von Schlagzeug, Blasinstrumente und Flügel. Dankeschön. Hallo, Herr Rettmann im Saal. Herr Rettmann. Ja, hier, was ist? Hören Sie genau zu, Herr Rettmann. In weniger als 10 Minuten werden Sie tot umfallen. Tot. Dankeschön. Was für eine Geschmacklosigkeit! Wer war das? Ich drück dem Burschen die Zähne in den Hals. Keiner von uns, Herr Rettmann. Keiner von der Kapelle, das kann ich beschwören. Abgesehen davon, dass mir deine Musik nicht gefällt. Für solche Scherze bin ich durchaus nicht zu haben. Angst, auf was Unsinn, Idioten hier. Wie viele Minuten habe ich noch? Noch 9! Noch 9, na, also eine lange Zeit für einen, der sich nicht fürchtet. Und was fängt man mit seinen letzten 9 Minuten an? Ah, Freunde? Ja, also. Da passt einem unsere Party nicht. Will sie platzen lassen? Zeigen wir dem jämmerlichen Witzbold, dass uns das nicht beeindruckt. Das ist richtig, Freunde. Ein Walzer für mich. Los, ihr Burschen. Diese 10 Minuten wird er doch nur durchhalten, oder? Selbstverständlich. Darf ich bitten? Auf Sie habe ich schon den ganzen Abend ein Auge geworfen. Vergiftung. Wahrscheinlich ordinäres Cyankali. Aus diesem Glas? Unzweifelhaft. Seine Personalien? Augenblick, die habe ich hier. Rettmann, Georg, ledig, Herzogstraße 17, Kaufmann von Beruf. Da wollen wir uns erstmal die Damen vornehmen. Sind Sie fertig, Doktor? Fertig. Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider noch etwas hier behalten. Ich darf Sie bitten, sich auf Ihre Beobachtungen zu konzentrieren. Der rein rechnerische Bevölkerungszuwachs, keine Hoffnung. Wenn wir den Mathematikern, den Statistikern also Glauben schenken wollen, liebe Zuhörer, dann treten wir uns in 50 Jahren nicht nur bildlich, vielmehr tatsächlich gegenseitig auf die Füße. Nun gibt es aber nirgendwo in der Natur ein Beispiel dafür, dass sich irgendwelche Kreaturen, sofern sie Füße haben, auf diese gegenseitig treten. Selbst in dem von uns kaum kontrollierten Bereich der Mikroben hat es je eine Bevölkerungs- oder besser Mikrobenexplosion gegeben. Wir dürfen also getrost annehmen, dass das Regulativ auch bei uns Menschen, beim Homo sapiens... Hallo, Herr Frühauf im Saal. Herr Frühauf. Wie? Hier. Ja, hier bin ich. Wer spricht denn da? Hören Sie genau zu, Herr Frühauf. In weniger als 10 Minuten werden Sie tot umfallen. Tot. Wer war denn das? Wer war denn das? Kommt mal. Wer sind Sie? Ja, mein Name ist Frühauf. Ja, was habe ich denn getan? Ich habe nichts getan. Hören Sie, ich habe gar nichts getan. Ja, beruhigen Sie sich. Da erlaubt sich irgendjemand einen schlechten Scherz. Ach, da sind Sie, Herr Freiberg. Wer hat denn da eben gesprochen? Keine Ahnung. Waren Sie das nicht? Ach, Unsinn. Sie sind für den Saal verantwortlich. Und hier wurde einer meiner Zuhörer, Herr, wie ist Ihr Name? Frühauf wurde mit dem Tode bedroht. Ja, dieser Scherz ist sehr schlecht. Also gegen schlechte Scherze ist nun mal kein Kraut gewachsen. Am besten, Sie fahren in Ihrem Vortrag fort. Aber was ist mit mir? Ich habe doch überhaupt nichts getan. Ich bin... Ja, also wenn Sie wieder Platz nehmen wollten, Herr Frühauf. Ach so, ja, danke schön. Bitte schön. Ganz ruhig. Komm, setzen Sie sich hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte die Störung. Die Sache wird von mir untersucht. Es scheint sich da jemand einen üblen Scherz erlaubt zu haben. Bitte sehr, Herr Professor. Dankeschön. Dass dieses Regulativ auch bei uns Menschen, beim Homo sapiens, wirksam werden wird. Und sogleich erhebt sich die Frage, woraus es wohl bestehen könnte. Nun, Doktor? Rechtes Schulterblatt, Schlagader, linkes Brustbein. Innerliche Verblutung soweit feststellbar. Der Rest ist für die Obduktion. Die Wirkugel? Vermutlich. Hier, der Professor glaubt, einen Schuss gehört zu haben. Allerdings. Und Herr Frühauf sank sofort nach vorn über. Aus welcher Richtung kam der Schuss? Das war kein richtiger Schuss. Das hörte sich so an. Klack. Ja. Und sowas einem Menschen vorher anzukündigen? Meine Damen und Herren. Bitte, meine Damen und Herren. Ich muss Sie bitten, sich auf alle nur erdenklichen Einzelheiten zu konzentrieren. Auch der geringste Hinweis ist wichtig. Achtung! Nach dem Abpfiff bitte nicht den Platz betreten. Den Platz bitte nicht betreten. Benutzen Sie nach Möglichkeit die Seite. Schuss und Tor! Hallo! Herr Kohlmann im Stadion. Hören Sie genau zu, Herr Kohlmann. Hören Sie genau zu. Herr Bernhard Kohlmann, in weniger als 10 Minuten werden Sie tot umfallen. Tot. Das ist doch wieder derselbe. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Sollte sich ein Herr Bernhard Kohlmann im Stadion befinden, Herr Kohlmann, kommen Sie bitte zur Stadionleitung auf die Tribüne. Herr Kohlmann, bitte im eigensten Interesse zur Stadionleitung. Sie werden sofort unter Polizeischutz gestellt. Ich rufe nochmals Herrn Kohlmann zur Stadionleitung auf die Tribüne. Herr Kohlmann, bitte, Sie werden unter Polizeischutz gestellt. Ja, das kommt manchmal vor, dass einer sein Auto stehen lässt, um vielleicht einen Spaziergang zu machen. Bernhard Pohlmann, hier sein Ausweis, Herr Inspektor. Unzweifelhaft stranguliert, wahrscheinlich mit einem Lederriemen. Wann? Na, vielleicht vor 2 Stunden. 19.15 Uhr. Um 17.15 Uhr also. Die Lautsprecherdurchsage erfolgte 17.03 Uhr. Und da hatte Bernhard Pohlmann noch 10 Minuten zu leben. Die Sache ist ganz einfach. Ich stelle gewissermaßen den Dämpfer dar, sonst nichts. Die Presse schreit Zeter und Mordio, infolgedessen muss ja etwas geboten werden. Amtmann Schneider übernimmt den Fall. Das ist alles. Ich habe ja nichts dagegen. Aber natürlich haben Sie was dagegen. Sie sind gekränkt. Sie sind mit Recht gekränkt. Ist ja nicht Ihre Schuld, dass der Täter noch nicht gefasst ist. Oder glauben Sie im Ernst, ich hätte ein Idealrezept? Aber es geht noch weiter. Wenn wir den Burschen haben, dann wird man mir den Erfolg in die Schuhe schieben. Amtmann Schneider braucht die Sache nur in die Hand zu nehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Na und? Ha, machen Sie was dagegen. Ich stehe im Augenblick genauso da wie Sie, Kollege. Und wahrscheinlich wissen Sie sogar eine Strecke mehr als ich. Im Grunde genommen ist ja so ein Fall reif, wenn man mich holt. Ich ernte also die Früchte, die andere gesät haben. Sie sind gut. Naja, ich profitiere von der Ungeduld. Würde man Sie noch 8 Tage in Ruhe arbeiten lassen? Ja, das ist es ja. Naja, da man Sie aber nicht lässt und da alles nun einmal nicht zu ändern ist, da wollen wir das Beste draus machen. Ja, top, schlagen Sie ein. Sie sind mir einer. Was hilft's? Ich war zeitlebens im Glückspilz. Betrachten Sie nur meine Karriere. Mir fällt das meiste in den Schoß. Ich brauche nur mit dem Finger zu schnippen und schon habe ich, was ich mir wünsche. Na, meinetwegen. Packen wir die Sache also gemeinsam an. Jawohl, so ist recht. Und Sie können sich darauf verlassen, ich werde für Sie guten Wind machen, nach oben hin. Also, Ihre Hypothesen Hypothese. Wir haben es da mit einem Verrückten zu tun. Mhm. Sehr interessant. Und worauf stützt sich diese Annahme? Auf die Tatsache, dass nur gemordet wird. Ein Sadist. Der hat Spaß dran, seinen Opfern den Tod anzukündigen. Psychologisch äußerst aufschlussreich. Mhm. Das Motiv fehlt. Mhm. Aber die Technik ist da. Wie bitte? Sie haben doch nicht feststellen können, wie die Stimme in die Verstärkeranlage hineinkommt. Nein, die Leitungen waren jedes Mal intakt, unversehrt. Nirgendwo auch nur das geringste Zeichen, dass man sie anzapfte. Hat man die Stimme analysiert? Hoffnungslos. So viel Zeugen, so viel Aussagen. Und im Einzelnen? Ja, die einen halten sie für eine Männer-, die anderen für eine Frauenstimme. Den einen klang sie äußerst melodisch, den anderen bösartig oder hart oder metallisch. Außerdem die üblichen Anzeigen, alle ohne Ergebnis. Man möchte seinen lieben Nachbarn auf diese Weise loswerden. Sind Sie allen Anzeigen nachgegangen? Selbstverständlich. Oh, das ist sinnlos. Nur immerhin... Möglicherweise ist es jetzt mal eine andere Stimme. Oder es ist überhaupt keine Stimme im individuellen Sinn. Wahrscheinlich hat man sie moduliert. Oh, schon möglich. Aber das alles erfordert Aufwand, technischen Aufwand, Geschick. Kenntnisse. Und es setzt ein Ziel voraus. Ja, Ermordung von Menschen. Na, überlegen Sie mal. Dieser Mann oder diese Leute müssen sich rühren. Die müssen unterwegs sein. Die gehen ein Risiko ein. Und das alles nur, um harmlose Mitbürger aus dem Leben zu schaffen? Durch Gift, durch Blei oder durch Strangulierung? Eben verrückt. Oh. Stehen die Wohnungen der Ermordeten unter Bewachung? Das ist doch selbstverständlich. Ja, auch das ist verloren, liebes Möb. Na, hören Sie. Ja, Sie hegen immer noch Groll gegen mich, nicht wahr? Der Mensch ist Kind ihrer Art. Es gehört doch zur Routine, die Wohnung Ermordeter zu bewachen, ja, oder? Ja, eben, natürlich, ja, ja. Na ja, lassen wir das. Sie können ja ohnehin nichts anderes tun. Kann ich jetzt mal die Akte Pohlmann sehen? Herr Inspektor, Herr Inspektor, im Flughafen. Das vierte Opfer. FSC gibt die Ankunft ihres Fluges 8-73 aus Beirut bekannt. Da drüben, Herr Inspektor. Das ist Dr. Vollmer, der Flughafenarzt. Direktor Kraft. Guten Tag. Guten Tag. Tja, Lungenriss. Und wahrscheinlich noch einiges mehr. Ja, das ist Sache der Polizei. Hier ist ein Pass. Er hat ihn mit der Flugkarte beim Empfang liegen lassen. Aha. Reinhard Schramm, Industriekaufmann, verheiratet. Mhm. Nun geht's schon der Prominenz an den Kragen. Sie sollten mal Ihren Assistenten zur Flugüberwachung schicken. Am besten gleich rauf auf den Turm. Ja, natürlich. Aber was soll er denn dort? Ja, Erkundigungen einziehen über Funkstörungen der letzten halben Stunde. Die Frequenz muss doch zwangsläufig identisch sein. Ja, starten Sie schon, Mensch, das geht nicht. Ja, halt ja? Hier durch. Da, das ist der kürzeste Weg. Ja, danke schön. Schön. Ja, und jetzt erzählen Sie mal. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Die mysteriöse Todesvorhersage, so kombiniere ich, kam durch die Hallenlautsprecher. Ja, sie kam durch alle Lautsprecher. Denn die sind miteinander gekoppelt. Mhm. Bei einem Aufruf wissen wir ja nicht, wo sich der Fluggast gerade aufhält. Mr. Roberts wird zum Abfertigungsschalter 1B gebeten. Mr. Roberts zu Schalter 1B. Da hören Sie es ja. Haben Sie die Durchsage gehört? Ich? Nein. Wie sollte ich? Das ist ja merkwürdig. Ist wohl deshalb merkwürdig, weil Sie sich vor einer halben Stunde hier in diesem Raum aufgehalten haben. Und trotzdem wollen Sie nichts gehört haben? Ich nehme an, man kann von Ihrem Schreibtisch aus die Lautsprecher abstellen. Aber ich habe ihn nicht abgestellt. Naja, also verlieren wir keine Zeit, Herr Inspektor. Sie wollten sich doch mit der Stewardess von 1B unterhalten. Ja, sehr richtig. Ja. Letzter Aufruf für Mr. Roberts. Bitte an Abfertigungsschalter 1B. Mr. Roberts zu Schalter 1B. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wie also war das? Schrecklich. Sie haben zuerst an einen Scherz geglaubt, nicht wahr? Durchaus nicht. Ich wusste, wie ernst es war. Und Herr Schramm, der wusste es ebenfalls. Die Zeitungen sind doch voll davon. Aber das ist ausgerechnet bei uns... Ist er tot? Allerdings. Ich habe ihn weglaufen sehen. Und dann hat das Auto fürchterlich gebremst. Das Auto? Ja, er wurde doch totgefahren. Sie haben das Auto gesehen? Nein, ich kann hier nicht weg, gleichgültig was passiert. Die Beschreibung des Autos und die Adressen der Zeugen, Herr Amtmann. Aha. Die Nummer hat es natürlich niemand gemerkt. Niemand, wie üblich. Naja, das gehört auch nicht in unser Ressort, das ist Fahrerflucht. Geben Sie es weiter auf dem üblichen Dienstweg. Wieso denn? Die Sache ist doch klar. Herr Schramm erhielt seine Vorankündigung. Er rannte von der Angst gepeitscht nach draußen und vor das bereitstehende Auto. Nach den Zeugenaussagen, an die wir uns hier halten müssen, lief der unglückliche Schramm in das fahrende Auto hinein, wurde zur Seite geschleudert und blieb liegen. Der Fahrer gab Gas und flüchtete. Selbstverständlich. Wie lautete denn die Durchsage für Herrn Schramm? Wie alle Durchsagen. Ganz genau. Ja, können Sie sie uns wiederholen? Hallo. Hallo, Herr Schramm. Herr Reinhard Schramm. Hören Sie genau zu. In weniger als 10 Minuten werden Sie tot umfallen. Ja, so war's. Tot umfallen. Und Herrn Schramms Reaktion? Er sah mich an. Er war bleich im Gesicht. Käseweiß. Und dann ist er losgerannt. Wann etwa? Sofort. Innerhalb von Sekunden. Dabei hätte er wenigstens einige Minuten Zeit gehabt. Er sollte in weniger als 10 Minuten sterben. Ganz gewiss nicht in weniger als, sagen wir, 2 Minuten. Im Übrigen ist eine solche Reaktion nicht vorauszusehen. Herr Schramm hätte sich auch anderswohin flüchten können. Wohin hätten Sie sich zum Beispiel geflüchtet, Inspektor? Zur Polizei natürlich. Haben Sie da irgendwo einen Polizisten entdeckt? Nein. Oder warten Sie, dort drüben zwischen den Kiosken. Wer war's? Die Polizisten hier auf dem Gelände sind Ihnen doch bekannt. Herr Franzen. Aber ich kann das nicht beschwören. Ja, ich glaube, es war Herr Franzen. Erkunden Sie sich mal bitte, wer Dienst hat. Wachtmeister Fritzler. Ah, nicht Franzen. Der ist mit seiner Frau weggefahren, das hat er mir gestern noch erzählt, bei diesem Wetter. Der fährt immer raus in den See, zum Angeln. Und Fritzler, wo ist der? Der regelt die Angelegenheit mit der Leiche, die muss ja weggeschafft werden. Ah, richtig. Das ist eine Spur, auf die Sie Ihren Assistenten ansetzen können. Wie heißt er denn übrigens? Müller. Müller, ach nein. Also er soll alles über den mysteriösen Polizisten herauszukriegen suchen. Das ist unerfreulich, ne? Sie wollen absolut jemanden umbringen und das übernimmt dann ein Unfall. Na, da kommt ja der Herr Müller. Tja, nichts Außergewöhnliches droben auf dem Turm. Und das Gewöhnliche? Atmosphärische Störungen, wie üblich. Mit anderen Worten, man hat nichts gemerkt. Infolgedessen können wir uns die zeitraubende technische Untersuchung sparen. Ich bin durchaus nicht dieser Meinung. Irgendwie muss die Stimme in die Übertragungsanlage hineinkommen. Haben Sie in dieser Beziehung etwas versäumt, Inspektor? Ich meine, bei den vorausgegangenen Fällen. Also, dann finden wir uns damit ab. Die Leitung wird nicht direkt angezapft. Wie Sie meinen. Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Wo gibt's hier den besten Kaffee? Drüben in der Propellerklause. Schrecklich, sich vorzustellen, dass vielleicht der eigene Name... Ach, Sie haben doch nichts zu befürchten. Durchaus nichts. Na ja, aber Herr Schramm... Sie sind doch eine Frau. Und Frauen befinden sich bisher nicht unter den Opfern. Vergessen Sie nicht, meine Herren, dass es tatsächlich unsere Aufgabe ist, Staat und Gesellschaft vor solchen Dingen zu schützen. Ich nehme an, dass Sie alle die Zeitungen gelesen haben. Ich ordne hiermit an, dass jede Veranstaltung, die mehr als 30 Personen umfasst, Polizeischutz erhält. Verzeihung, Herr Präsident, wie kommen Sie gerade auf die Zahl 30? Wie bitte? Was meinen Sie, Herr Amtmann Schneider? Sie haben sich doch sicherlich was dabei gedacht, Herr Präsident, dass Sie Veranstaltungen ab 30 Personen unter Polizeischutz stellen. Ja, die bisherigen Fälle lassen erkennen, dass der oder die Täter... Also bei 3/4 der uns bisher bekannten Fälle... betrug die Anzahl der anwesenden Personen tatsächlich mehr als 30. Ja, na eben, das meine ich. Bei einem Viertel jedoch, und zwar in der Empfangshalle des Flugplatzes, betrug sie nach unseren Recherchen nicht mehr als 25. Also ich bitte Sie, und das war doch keine Veranstaltung. Im Übrigen sollten auch Sie sich das, was uns die Presse vorwirft, hinter die Ohren schreiben, Herr Amtmann Schneider. Ja, mir wirft ja die Presse nichts vor, Herr Präsident, noch nicht. Ich bin auch hier, wie immer, ein Glückspilz. Man gibt mir noch einmal eine Chance, obwohl es natürlich Unsinn ist. Na, also schön. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor? Keine. Das ist doch aufgerüstet. Ja, es steht zu erwarten, meine Herren, dass Sie vom nächsten Fall doch wieder über den Haufen geworfen werden. Das ist ein Aufwand. Also, Sie, mein lieber Inspektor, der Kaffee in der Propellerklause war tatsächlich besser. Ach was, da zu sitzen und die Daumen zu drehen. Sie sollten mir dankbar sein. Und außerdem sollten Sie daran ermessen, wie groß mein Prestige ist. Es war mir ein leichtes, die Herren zu meiner These zu bekehren. Da zu sitzen und auf den nächsten Fall zu warten. Man wird uns in der Luft zerreißen. Und Sie mit, Herr Amtmann. Und zweifelhaft. Und dann ist die Relation wieder hergestellt. Welche Relation? Unsinn. Das ist so ungerecht, dass man mich schont. Aber das passiert mir jedes Mal. Solange man mich nicht mit Ihnen und den übrigen Herren in einen Topf wirft, ist die Sache nicht reif. Und solange eine Sache nicht reif ist, Inspektor, können Sie anstellen, was Sie wollen. Es verläuft im Sande. Was ist denn los, Herr Müller? Hat man Ihnen das Gehalt gekürzt? Eben. Gerade eben. Durchs Radio. Na, helfen Sie Ihrem Assistenten auf die Sprünge, Inspektor. Was kam denn durchs Radio? Die Stimme. Ach, das ist ja interessant. Hat man mitgeschnitten? Ja. Haben Sie schwache Nerven, Müller? Na, da wollen wir uns die Geschichte mal anhören, ja? Aber man nannte doch... Ja. Wir werden es gleich erfahren, nicht wahr? Na, dann komm, komm. So, jetzt bin ich einigermaßen gespannt. Lassen Sie mal das Band laufen, Herr Müller. Meine Damen und Herren, mit dem türkischen Honig, gespielt vom Joe Haider Quartett, darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich sage Ihnen auf Wiederhören bis morgen, wie immer, Ihr Klaus Groth. Wir melden uns nach kurzer Pause mit den Nachrichten wieder. Jetzt. Hallo. Hallo. Herr Müller. Hören Sie genau zu, Herr Müller. Hören Sie genau zu. Herr Müller, in weniger als 10 Minuten werden Sie tot umfallen. Tot. Das ist... Ja, jetzt wissen Sie, Inspektor, weshalb die Nerven Ihres Assistenten einen gewissen Grad von Schwäche aufweisen. Na, das wäre doch eine bodenlose Frechheit, wenn man sie hier bei uns... Wie kommen Sie denn darauf? Das Sie haben doch selbst gehört. Wie heißen Sie mit Vornamen, Herr Müller? Roman. Ach ja, ja. Na und? Wurde Ihr Vorname genannt? Nö. Irgendein Herr Müller. Ja. Nicht? Ja, und jetzt zeigen Sie mal, Herr Inspektor, was die hiesige Polizei vermag. Notieren Sie, Herr Müller. Ja. Erstens, Anzahl aller Müllers im Stadtbezirk feststellen. Ja. Zu jedem, soweit das in der begrenzten Zeit möglich ist, einen Polizisten. Würde ich das sofort erledigen, Herr Inspektor? Ja, schön. Dankeschön. Zweitens, stellen Sie fest, Herr Müller, ob die Durchsage auch andernorts gehört wurde oder ob sie sich auf unser Stadtgebiet beschränkte. Das wäre vorerst alles. Ich bin beim Präsidenten. Schön. Und welche beiden Möglichkeiten, Herr Amtmann? Die politische, Herr Präsident. Unsicher bei der Bevölkerung. Wir stehen hier vor der Wahl. Aber das werden wir gleich erfahren. Und durch wen? Durch den tüchtigen Assistenten Roman Müller. Er prüft nach, wo überall die Radiodurchsage zu hören war. Also Sie meinen, wenn sie nur unsere Stadt betrifft, dann schaltet das politische Motiv aus? Ganz richtig. Und die Geschichte wird handgreiflicher. Mord und Erpressung. Oder Erpressung durch Mord. Und das wird für Sie sein. Ja? Sehr gut, ja, in Ordnung, ja. Ja, die Aktion geht weiter. Ich erwarte, der Herr Präsident erwartet Vollzugsmeldung. Nun? Es gibt 266 Müllers, einschließlich der Millers in unserer Stadt. 70 haben bisher eine Leibwache bekommen. Haben wir denn überhaupt so viele Beamte zur Verfügung? Oh, unser überaus tüchtiger Inspektor wird das irgendwie schaffen. Die Durchsage wurde im ganzen Sendebereich des Senders gehört. Also doch politisch. Da sollten wir die Angelegenheit schleunigst an den Verfassungsschutz abgeben. Ja, wir sollten diese Leute zumindest einschalten. Ja, weshalb nicht abgeben? Also ich bin froh, wenn ich die Geschichte vom Hals habe. Sie etwa nicht? Nein, Herr Präsident. Die politische Version sagt mir nicht zu. Rein instinktiv. Natürlich musste die Durchsage im ganzen Sendebereich zu hören sein. Eine andere technische Möglichkeit gibt's ja gar nicht. Wir haben es doch hier mit drahtlosem Empfang zu tun. Sie machen mir Freude. Und vergessen Sie eins nicht, Herr Präsident. Wenn wir heute die Sache abgeben und man schustert sie uns morgen wieder zu, ey weh. Da können wir uns alle begraben lassen. Also, ich werde mich mit den Leuten zur gegebenen Zeit in Verbindung setzen. Unverschämt, was diese Schmierfinken sich herausnehmen. Och, weshalb lesen Sie es denn dann? So, was man über Sie schreibt, der Amtmann. Man lässt kein gutes Haar an Ihnen. Ja, das ist ganz richtig so. Ich habe niemals ein Hehl daraus gemacht, dass ich nichts tauge. Na, Sie sind gut. Ein tauglicher Kriminalist, mein lieber Herr Kollege, verhindert Verbrechen. Was denn noch alles? Seine Spürnase ist dermaßen gefürchtet, weil hundertprozentig zielsicher, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, ein Verbrechen zu begehen. Ein Staatsbürger kann mit vollem Recht erwarten, ungestört seiner Beschäftigung nachzugehen. Er hat einen Anspruch auf Unversehrtheit von Leib und Leben. Übrigens, wie läuft Ihre Schutzaktion? Oh, leidlich. Mit 120 Leuten kam ich aus. Viele der Müllers wohnen zum Glück zusammen, zwei und zwei in einem Haus, auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind. Und noch hat sich nichts gerührt. Das ist seltsam. Malen Sie nicht den Teufel an die Wand. Ein weiterer Toter und wir können unseren Hut nehmen. Ach, das sind ja Theorien. Wer sollte uns wohl ersetzen? Außerdem glaube ich an keinen Toten mehr. Säße ich sonst hier? Oder glauben Sie etwa, ich fürchtete die Meute der Reporter? No. Also wenn Sie das glauben, haben Sie recht. Hoffentlich lassen Sie Ihren Assistenten ungeschoren. Sagen Sie mal, ist Ihr Telefon außer Betrieb? Gewissermaßen. Was glauben Sie, was sonst hier los wäre? Müller kennt die neue Nummer. Das wird er sein. Ja? Die Adresse? Wir kommen. Ende. Einer der vielen Müllers, ein Harald Müller, Sommerhang 7, hat einen Erpresserbrief bekommen. Da müssen wir gleich hin. Na, endlich. Aber nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich Sie enttäuschen muss. Natürlich werden noch einige andere Müllers einen solchen Brief erhalten haben. Stellen Sie das mit allen Mitteln fest. Wie kommen Sie darauf? Nur dieser Harald ist der mutigste aller Müllers. Die anderen werden zahlen wollen. Sie werden den Brief abstreiten. Nehmen Sie dann nur wenig Rücksicht. Wir müssen den Umfang dieser Organisation ermitteln. Hier, das ist der Brief. Er kam mit der Post. Herr Müller hat mich umgehend verständigt. War sehr vernünftig von Ihnen, Herr Müller. Ja, ja. Ich muss das mal ansehen. Sie haben unsere Durchsage gehört. Ausnahmsweise ließen wir bei Ihnen noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Oh, Gnade vor Recht. Zur Belohnung fordern wir Sie auf, heute Abend auf dem Stadtfriedhof, 10 Uhr, rechts vom Ehrenmal unter dem Begrenzungsstein, 1.000 Mark in 50-Mark-Scheinen zu hinterlegen. Sie erhalten diese Aufforderung nur einmal. Mhm. Ja, was halten Sie davon, Herr Müller? Ja, und wen meinen Sie denn jetzt? Sie, Müller, nicht? Ja, ach so. Ich halte das für idiotisch. Der Kerl muss doch wissen, dass er das Geld dort nicht abholen kann, ohne von uns gefasst zu werden. Stadtfriedhof. Ja, eben. Ehrenmal. Also das müssen wir uns mal ansehen. Sie haben nichts zu befürchten, Herr Müller. Ihr Haus steht unter Bewachung. Dort drüben ist das Ehrenmal. Ah, ja, ja, ja, ich dachte es mir. Das ist eine harte Nuss. Wir müssen die 1.000 Mark aufs Spiel setzen. Das ist selbstverständlich. Und wenn der Bursche zugreift, dann greifen wir zu. Um von einigen Salven aus Maschinenpistolen zerfetzt zu werden. Sehen Sie mal um. Prachtvolles Schussfeld. Einzigartige Deckung hinter den Grabsteinen. Und ich wette, dass diese Aushebungen da drüben, da hinten, durchaus nicht zufällig sind. Wahrscheinlich beobachtet man uns jetzt schon. Na? Wie steht's um Ihre Gänsehaut? Och, das wird man nicht wagen. Ja, man hat schon allerhand gewagt. Ach, das ist doch bloß eine Hypothese. Eine logische. Diese Leute fühlen sich sicher. Und sie sind nicht mal so dumm. Sie verlangen von ihren Opfern mögliche Summen. Ihr Herr Harald Müller kann ohne weiteres 1.000 Mark aufbringen. Bei anderen wird man sich mit weniger zufrieden geben. Herr Fabrikant Müller wird 10.000 zahlen müssen. Aber das setzt eine Organisation voraus. Eine Kumpanei Gleichgesinnter. Ein Blutbad kann ihre Macht nur stärken. Setzen Sie mal eine leidtragende Miene auf. Wir müssen uns die Gegend etwas näher ansehen. Na, wie viele Erpresserbriefe konnten Sie dem Empfänger abnehmen, Herr Inspektor? Sieben Stück. Und ich bin mit meinen Nerven völlig am Ende. Sagen Sie mal her. Alle mit demselben Wortlaut. Eine Versammlung also. Naja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Um 10 Uhr heute Abend. Wir müssen den Stadtfriedhof hermetisch abriegeln. Aber nicht vor 9:30 Uhr. So. Es darf niemand hinein. Gefahr für Leib und Leben, diese Begründung genügt. Sagen wir, schlagartiger Einsatz um 21.30 Uhr. Ah, es wird schwer sein, sehr schwer. Ich meine, ohne dass es Aufsehen erregt. Ja, es soll ja Aufsehen erregen, durchaus. Aber dann werden die Burschen sich verdrückt. Ja, natürlich. Auch das haben die einkalkuliert. Halten Sie es für korrekt, mich dermaßen im Unklaren zu lassen? Aber Sie wissen doch längst, was ich im Schilde führe, Herr Kollege. Oder täusche ich mich? Vor dem Ehrenmal ist das Schussfeld zu klar. Selbst wenn Sie 1000 Polizisten ansetzen, 3 Mann werden Sie mit einigem Geschick in Schach halten können. Es gibt also nur einen möglichen Rückzug für die Burschen. Jawohl, das ist es. Und zwar durch die Friedhofskapelle. An beiden Pforten wurden Wachsabdrucke genommen, das habe ich festgestellt. An der Außenpforte werden Sie mit Ihren tüchtigen Assistenten und einigen Ihrer besten Schützen empfangen. Ja. Und hier soll die Aufstellung so diskret wie nur möglich geschehen. Ja, und Sie? Ich werde mich schon bemerkbar machen, wenn es an der Zeit ist. Wer ist da? Ist da jemand? Na, Sie wissen schon. Einen Augenblick. Ich habe Sie erst später erwartet. Guten Abend. Sie sind Herr Müller? Ja. Und Sie haben das Geld? Selbstverständlich. Die ganze Summe? 100.000. In Scheinen zu 100, wie Sie es angeordnet haben. In einem Koffer. Schön. Und Sie haben nichts der Polizei davon gesagt? Natürlich nicht. Ich kenne doch den Ernst Ihrer Drohung. Hier ist der Koffer. Hände hoch! Jetzt rühren Sie sich nicht von der Stelle. Da haben Sie ja Glück gehabt, Herr Müller. Wie können Sie auch nur annehmen, mit solchen Mätzchen gewiegte Schwerverbrecher zu beeindrucken? Sie werden jetzt ein toter Mann. Wer sind Sie? Amtmann Schneider, Kriminalpolizei. Hier ist meine Legitimation. Polizei? Woher wissen Sie? Sie haben doch hier gar nichts zu suchen. Was wollen Sie hier? Sie haben ja keine Ahnung, wer Ihnen da einen Besuch abstatten wird. Ein VT-Mann, kapieren Sie? Ein mit allen Wassern gewaschener Bursche. Eine gedrillte Koryphäe, die ihn aus der Hüfte 6-mal in dasselbe Loch reinschießt. Ein Agent, der über die Stränge schlägt, der sich selbstständig gemacht hat, der seine Ausbildung dazu benutzt, Leute massenweise umzubringen, der eine Stadt zu terrorisieren versucht, nur um zu Geld zu kommen. Sie sollten zum 2. Mal Geburtstag feiern, Herr Müller. Umso rascher sollten Sie hier verschwinden. Er wird Ihr Geld kassieren und Sie dann wegpusten. Das ist seine Methode. Woher wissen Sie denn, dass ich... Dass Sie sind unter allen Müllers, die sich bedroht fühlen, der Wohlhabendste. Ich habe mir überlegt, wie ich es anfangen würde an seiner Stelle. An der Stelle jenes Verbrechers, der in wenigen Minuten hier auftauchen wird. Wo ist der Brief? Zeigen Sie her, rasch, rasch, rasch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, selbstverständlich. Vielleicht ist es auch besser so. Hier. Ich kam heute früh. Schlag zwischen der Post. Ja, das sieht schon anders aus. 100.000. Alle Achtung. Sie haben das Geld tatsächlich dort im Koffer? 3.000. Die obere Lage. Der Rest ist Zeitungspapier. Unweh. Ja. Dann geben Sie mir mal Ihren Hausrock. Ich kann nur hoffen, dass er Sie nicht persönlich kennt. Hä? Wohin führt diese Türe da? In mein Schlafzimmer. Also wenn es klingelt, dann verschwinden Sie darin. Und Sie rühren sich nicht, bis ich Sie persönlich raushole, ja? Mhm. Ah, das ist er. Verschwinden Sie. Wo ist der Türöffner? Auf dem Schreibtisch. Sie müssen den Knopf drücken. Wer ist da? Das wissen Sie doch. Machen Sie auf, schnell. Sind Sie allein? Los, Mensch, ins Kind. Ja, ich habe Sie aber erst später... Einen Augenblick. Sie sind Herr Müller? Jawohl. Nehmen Sie Hände hoch. Ja. Wo ist das Geld? Hier. 100.000 in Scheinen zu 100, wie Sie es angeordnet haben. Hier im Koffer. Ist die Beleuchtung im Himmel so schummrig? Sie haben nichts der Polizei gesagt? Wem gehört der Wagen draußen? Ich habe keine Ahnung. Unter der Lampe wird gerne geparkt. Ich kenne den Ernst Ihrer Drohung. So ist's recht. Kommen Sie her. Hier ist der Koffer. Hier ist das Geld drin. Machen Sie auf. Weg! Da drüben an die Wand! Und rühren Sie sich nicht. Sie wollen doch nicht etwa nachzählen? Wieso? Was soll das? Los, an die Wand drüben! Ja, meine Bank ist zuverlässig. Werden wir gleich haben. Pistole weg, Sturm! Verbandsjagdkommissar. Los, los, los, beeilen Sie. Sagen Sie mal her. Schulterschuss. Das ist Ihre Schuld. Sie haben sich eine Sekunde zu schnell gedreht. Wer sind Sie? Schneider. Der Amtmann. Woher kennen Sie mich? Ihre Dienststelle. Fabelhafte Leute. Obwohl die Sache strengste Geheimnisstufe hat. Ja, was denn? Ich dachte, ja, wollen Sie diesen Verbrecher etwas... Sie nichts dagegen haben? Aber doch nicht mehr mein Verbandszeug. Nur für die 3.000 in Ihrem Koffer, die ich Ihnen gerettet habe und für Ihr Leben. Wer ist das? Ihr Opfer. Da gehört der Wagen draußen Ihnen. Das hätte ich wissen müssen. Bringen Sie meine Schere her. Ja, das konnten Sie eben durchaus nicht wissen. Ein normaler Kriminalist lässt in einer solchen Situation sein Auto eben nicht vor der Haustür stehen. Das stimmt. Eben. Sie waren der Einzige, der in Frage kam, als ich die Kartei auf Ihrer Dienststelle durchstöberte. Allein schon wegen Ihrer famosen Erfindung jenes nicht anpeilbaren Senders, dessen universelle Verwendung Sie auf reichlich makabere Weise demonstrierten. Ist das der Kerl? Unzweifelhaft. Weshalb haben Sie ihm da nicht gleich eine Kugel in den Kopf gejagt? Ja, weshalb eigentlich nicht. Die Todesstrafe ist hierzulande abgeschafft. Hat er Sie verständigt? Keineswegs, aber Ihr Ablenkungsmanöver war derart durchsichtig. Diese idiotische Generalversammlung aller zahlungsfreudigen Müllers auf dem Friedhof. Ich wollte die Kerle loswerden. Ihre Freunde? Ach, würden Sie mal 48617 anrufen, ja? 48617, super. Ja. Von denen verlor einer nach dem anderen die Nerven. Sie haben sich die falschen Komplizen ausgesucht. Das merkt man immer, wenn es zu spät ist. Sie werden sie in Ihrer Verbrecherkartei wiederfinden. Aber seien Sie vorsichtig. Die können mit Ihren Maschinenpistolen gut umgehen. Keine Sorge. Den Rückzug durch die Kapelle haben wir im Griff. Auch das wissen Sie? Wer hat gesungen von den Idioten? Keiner. Da meldet sich ebenfalls ein Herr Müller. Na, selbstverständlich. Vermuteten Sie etwa, Sie seien der einzige Vertreter dieses Namens? Also mal die Binde fest. Hier, Schneider. Na, das ist ja prächtig. Wie viel waren's? Allerhand, ja. Und sonst? Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Was meine Wenigkeit? Ja, ich war die ganze Zeit untätig. Aber wenn Sie mir einen Gefallen erweisen wollen, ja, danke schön, ja, dann schicken Sie den Polizeikrankenwagen, Kantstraße 11a. Nein, ich bin völlig gesund. Ende. Man hat Ihre Kollegen gefasst, alle 5. Mehr waren es da hoffentlich nicht. Natürlich nicht. Alle einzeln, beim Rückzug durch die Friedhofskapelle. Sie haben sie lebend? Natürlich. Schön, dann möchte ich gestehen. Dieses Recht werden Sie mir hoffentlich nicht verweigern. Och, das hat ja Zeit. Durchaus nicht. Ich möchte einen guten Eindruck schinden vor Gericht, wenn Sie nichts dagegen haben. Na, Sie sind wohl ein Gemütsmensch. Also, dann schießen Sie los. Erstens, der Partymord. Das war einfach. Ich sprach von der Garderobe aus. Das Zyankali expedierte einer meiner Gehilfen in Rettmanns Glas. Er war Partygast. Aha. Und der arme Bursche, dieser unglückselige Teilnehmer des Vortrags? Karl Frühauf, den erledigte ich aus der Projektorloko heraus. Dort war doch früher mal ein Kino installiert. Und die Durchsage? Ebenfalls von oben. Das war technisch kein Problem. Das Gerät arbeitet einwandfrei. Und Sportstadion? Ich erwartete Pohlmann an seinem Auto. Nichts einfacher, als einen Mann auf einem überfüllten Parkplatz zu erledigen, Herr Amtmann. Und schließlich der Flugplatz? Ach ja, ich dachte, Herr Schramm würde sich in meine Arme flüchten. Ich stand ganz in der Nähe. Als Polizist verkleidet. Ganz recht. Aber er reagierte völlig überraschend und wurde draußen vor dem Portal überfahren. Also damit habe ich nur indirekt etwas zu tun. Und Ihr Sendegerät? Es stand in meinem Wagen vor der Empfangshalle. Ich konnte die beiden Lautsprecher ohne Schwierigkeit anpeilen. Sie wollten auch Herrn Schramm umbringen. Wie hätte ich sonst die Müller, Meyers, Schulzes und Schneiders weichgekriegt? Das war der Plan. Wir wollten tüchtig abräumen. Aber die Kerle verloren die Nerven. Die Berichte in der Presse, das verkraftet nicht jeder. Sie wollten Geld sehen, und zwar sofort. Ich hab's ihnen versprochen. auf dem Friedhof. Wären Sie selbst hier? 100.000. Allerdings. Eine letzte Frage. Was hätten Sie mit unserem Herrn Müller hier gemacht, wenn alles nach Ihrem Plan abgelaufen wäre? Sie hätten den Koffer genommen und dann? Dreimal dürfen Sie raten. Das liegt doch auf der Hand. Mein Prestige musste gefestigt werden, oder? Sie sind das scheußlichste Ungeheuer, das mir bisher in meiner langjährigen Praxis untergekommen ist. Sie hörten Todesvorhersage von Wolfgang Altendorf. Unter der Regie von Klaus Groth sprachen Fritz Matthias, Fred Hospowski, Klaus Sichler, Irene Frey, Hans Gogell, Erich Herr und andere. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1966.